Am 11. April des Jahres 5 vor Christus hat Rom eine Prozession der besonderen Art gesehen. Vier Generationen, vom Urgroßvater bis zu den Urenkeln, stiegen zum Kapitol hinauf, um dort der Juno, der Schutzgöttin der Ehe, feierlich zu opfern. Festlich gewandete Priesterschaften schritten vorneweg. Dann kam der greise Paterfamilias Crispinius mit Beinamen Hilarus der Heitere aus der Gegend von Florenz. Dem Haupt der Familie folgten 6 Söhne und 2 Töchter. Diesen folgten 27 Enkel und 8 Enkelinnen, diesen wieder 18 Urenkel, die kleinsten auf dem Arm der Mütter, 61 Nachfahren seines Blutes. Und dazu kamen noch 3 Dutzend Schwiegertöchter und Söhne, Schwiegerenkelinnen und Enkel und hinterdrein die Opferdiener und prächtig aufgeputzten Opfertiere. Dieser Festprozession hat man damals in Rom, so lesen wir, den Vorzug vor allen gegeben. Natürlich war dieser alte Crispinius mit seinem 100-köpfigen Familientross nicht privat vom Arno an den Tiber gekommen. Der rührende Vier-Generationen-Aufzug warb für die augusteische Familienpolitik, für Ehe und Kinderreichtum. Wir wissen nicht, ob damals ein Slogan wie »Zeugt und säugt« auf den Transparenten stand, aber genau das war die Botschaft. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Augustus durch ein rigoroses Ehegesetz Unverheiratete und Kinderlose in ihren Erbrechten beschränkt und von vielen Schauspielen ausgeschlossen. So auch verwitwete und geschiedene Frauen, die nicht binnen kurzer Frist wieder heirateten. Umgekehrt gab es für Kinderreiche verlockende Privilegien. So durften Konsulatskandidaten mit Familienerfahrung vom Mindestalter für das hohe Staatsamt pro Kind 1 Jahr abziehen. Und vielleicht gelangt ein kinderreicher Vater ja auch wirklich Jahre früher zu politischer Reife als ein Single ohne häusliche Vorschulung. Der Kaiser selbst hat diese beispielhaft fruchtbare heile Weltfamilie wohl mit gemischten Gefühlen vorüberziehen sehen. Augustus hatte keinen leiblichen Sohn, der ihm hätte nachfolgen können, nur eine Tochter, Julia. Die war damals Mitte 30, mit Tiberius verheiratet und führte sich so übel auf, dass der Vater sie 3 Jahre später aus der Hauptstadt auf eine abgelegene Insel verbannte und schließlich noch aus seinem Mausoleum ausschloss. Seneca zitiert aus der Klageschrift, die der tief verletzte Vater dem Senat vorlegte. Scharenweise habe diese Julia ihre Liebhaber empfangen. Auf nächtlichen Zechtouren sei sie mit ihnen durch die Stadt gezogen. Das Forum selbst und das Podium, auf dem der Vater sein Ehegesetz verkündet habe, sei der Tochter zum Ehebruch gerade der rechte Ort gewesen. Zuletzt sei die Ehebrecherin noch zur Straßendirne geworden, als sie sich die Lizenz zu jeglicher Schandtat herausnahm und sich jedem unbekannten Freier hingab. Um dieses Elend im eigenen Haus mochten die düsteren Gedanken des Augustus kreisen, während vor ihm jener Vorzeige-Urgroßvater mit seiner fröhlichen Hundertschaft von Kindern, Enkeln und Urenkeln, Schwiegerkindern und Schwiegerenkeln die heilige Straße zum Kapitol hinaufzog. Keine Statistik vermeldet, was dieser spektakuläre Appell an Heiratslust, Vaterstolz und Mutterglück damals in Rom gefruchtet hat. Aber die kaiserlichen Agenten für Publicae Relationes, nein, so hießen die damals noch nicht, dürften stolz sein auf ein Echo im Zeitwort nach 2016 Jahren.